Die Toten von Feuerland. Ein Hörspiel mit Handlung von Ulrike Hage und Andreas Ammer. Dies ist eine wahre Geschichte. Die in diesem Hörspiel dargestellten Ereignisse beruhen auf tragischen Ereignissen, die während dreier Jahrzehnte des vorletzten Jahrhunderts am südlichsten Ende der gesamten Welt im Feuerland stattgefunden haben. Das Volk, die Jagan, dessen berühmtester Mann, ein angeklagter Mörder, der halbnackt, wie er gegen einen Palmutknopf eingetauscht wurde, im Mittelpunkt der Ereignisse steht, ist inzwischen ausgestorben. Die Worte, die bei der Schilderung dieser Ereignisse fallen, entsprechen nicht mehr dem postkolonialen Denken. Aus Respekt vor den Toten wurde die Geschichte genauso erzählt, wie sie aufgeschrieben wurde. Phonogrammarchiv Sammlung Koppers, Feuerland, Walze 14. Vokabular der Yamana, 1922, vorgetragen von einer Frau. Kolo Yamana, Mann. Ipan, Frau. Epemura, Fisch. Epimura Meoele, Fischer. Epimut, Öskehetu Pei, Fische zu fangen. Epime, Tod. Epinaki, Yemeneshin, die Toten auferstehend. Die Toten auferstehend. Es war nicht einfach, die Eingeborenen dazu zu bewegen, in diesen seltsamen Gegenstand des Phonographen hineinzusprechen oder zu singen. Ein Gegenstand, der ihre eigene Stimme, ihre Rufe, ihr beschämtes Lachen und sogar das Geräusch ihres Atems wiedergab, musste mit Zurückhaltung verwendet werden. Einige der Sänger flüchteten vor dem Apparat. 62 Jahre zuvor. Gericht von Port Stanley. Die Namen der Toten werden verlesen. John Johnston, Zimmermann. Hugh McDowell, Matrose. John Johnston, Matrose. John Brown, Matrose. John Fell, Maat. August Peterson, Leichtmatrose. Robert Fell, Kapitän. Garland Phillips, Katechet. 8 Männer niedergemetzelt in Woolaya Cove, Feuerland. Der Schiffskoch Alfred Coles überlebte. Der Mann, der verantwortlich war, sagte er, sei der Mann, der nach dem Blutbad im Bett des Kapitäns geschlafen habe. Dieser Mann war der Feuerländer Jemmy Button. Jemmy Button. fast 30 Jahre zuvor. Das ist das Ende. Das Ende der Welt. Ich kann es von der Achterkajüte sehen. Nach mir, Charles Darwin. Keine 200 Jahre später kommen Kreuzfahrtschiffe. Ich redete noch mit den Wellen, bla bla, und führte den Kampf ums Überleben, Survival of the Fittest. Um mich all die Käfer, all die entstandenen Arten der Welt, diese einmal umrundet. Um mich heute Knochen, Pflanzen, 3907 Stück Graswurzelarten aus Galapagos beschriftet. Hier, Reagenzglas 2973, der Staub der HMS Beagle, 10 Meilen westlich von Santiago, Kapverden, kurz nach der Abreise. 1831, 5 Jahre tief. Um mich die Beagle, das Wasser, Sturm, in mir das Erbrechen, die Übelkeit des Menschen, die Entstehung der Arten, die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Vor 1871 Jahren nach seiner Geburt geschrieben steht, als wäre es ein Gesang. Wir haben in den ersten Kapiteln gesehen, dass der Mensch in seinem Körperbau deutlich Spuren einer Abstammung von einer niederen Form darbietet. Die Feuerländer gehören zu den niedersten Barbaren. Ich habe mich aber darüber verwundern müssen, wie die drei Feuerländer an Bord der Beagle, die ein paar Jahre in England lebten, uns in der ganzen Anlage und den meisten geistigen Fähigkeiten glichen. Es lässt sich also deutlich nachweisen, dass kein fundamentaler Unterschied besteht. Wir hielten uns mit der Beagle dicht an der Küste des Feuerlandes. Doch waren die Umrisse des zerklüfteten, unwirklichen Staatenlandes in den Wolken sichtbar. Am Nachmittag warfen wir in der Bucht des guten Erfolgs Anker. Als wir einfuhren, wurden wir nach der Manier der Bewohner dieses wilden Landes begrüßt. Eine Gruppe Feuerländer, zum Teil von dem dicht verwachsenen Walde bedeckt, kauerte an einem wilden, die See überragenden Punkte. Und als wir vorbeifuhren, sprangen sie auf, schwangen ihre zerlumpten Mäntel und stießen ein lautes, durchdringendes Geschrei aus. Die Wilden, so sagte man damals, folgten dem Schiff. Noch ehe es dunkel war, sahen wir ihre Feuer und hörten wieder ihr wildes Geschrei. Am nächsten Morgen schickte Kapitän Fitzroy eine Abteilung ab, um Kontakt aufzunehmen. Als wir in Rufweite gekommen waren, trat uns einer der vier Eingeborenen entgegen und fing lauthals an zu schreien. Als wir an Land waren, sah die Gesellschaft im Ganzen beunruhigt aus. Sie fuhren fort, beständig zu sprechen und mit großer Geschwindigkeit zu gestikulieren. Darwin schreibt: Es war ohne alle Ausnahme das merkwürdigste und interessanteste Schauspiel, was ich je erblickte. Ich hätte kaum geglaubt, wie groß der Unterschied zwischen dem wilden und dem zivilisierten Menschen sei. Er ist größer als zwischen einem wilden und domestizierten Tier, insofern als beim Menschen ein größeres Vermögen zur Verbesserung vorhanden ist. Es waren dies die erbärmlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich jemals erblickt habe. Diese Feuerländer waren trotz der Kälte völlig unbekleidet und selbst eine erwachsene Frau war absolut nackt. Es regnete stark und das Süßwasser zusammen mit den Spritzern der Ruder rieselte an ihrem Körper hinab. Eines Tages kam eine Frau, welche ein vor kurzem geborenes Kind stillte, an die Seite des Schiffes und blieb dort aus bloßer Neugier, während der Schneeregen herabfiel und auf ihrer nackten Brust, ebenso wie auf der Haut ihres nackten Säuglings, taute. Diese armen, elenden Geschöpfe waren in ihrem Wachstum verkümmert. Ihre hässlichen Gesichter waren mit weißer Farbe beschmiert, ihre Haut schmutzig und fettig, ihre Haare verwirrt, ihre Stimmen misstönend und ihre Gebärden heftig. Erblickt man solche Menschen, so kann man sich kaum zu dem Glauben bestimmen, dass sie unsere Mitgeschöpfe und Bewohner einer und derselben Welt sind. Walze 2, Sammlung Furlong, Feuerland, Lied der Yamana, Gruppengesang der Männer. Heku, andere. Heku, Yushupai, auf das andere Ufer. Hekut Han, ich sage. Hekut Han Skeye, ich sage dir. Heku hören, ein anderer Mensch. Die Sprache dieser Leute verdient nach unseren Begriffen kaum artikuliert genannt zu werden. Man hat sie mit dem Laute verglichen, den ein Mensch beim Reinigen seiner Kehle macht. Gewiss aber hat kein Europäer jemals seine Kehle mit so viel harschen, gutturalen und glucksenden Geräuschen gereinigt. Hekun ulepe hekun nöni wursch. Anderes Böses auch allzeit getan haben. Die verschiedenen Stämme sind, wenn sie Krieg führen, Kannibalen. Aufgrund übereinstimmender Aussagen ist es sicherlich wahr, dass sie, wenn der Hunger im Winter übermächtig wird, ihre alten Frauen töten und aufessen, bevor sie ihre Hunde töten. Ein Junge, gefragt, warum sie das täten, antwortete: Hunde fangen Otter, alte Frauen nicht. Der Junge beschrieb die Art und Weise, wie man sie tötet, indem man sie nämlich über Rauch hält und so erstickt. Er ahmte im Schmerz ihren Schrei nach und nannte die Teile ihres Körpers, die als besonders schmackhaft gelten. Sen eleguk belenuae, kuke meleguhue, kundene anime, tauine mutuhu penteshi, taunu elene. Wachet und seid wie die Knechte, die zusammen warten auf den, der über sie Herr ist. Bis jetzt habe ich die Feuerländer noch nicht erwähnt, welche wir an Bord haben. Während der früheren Reise der Beagle, 2 Jahre zuvor, ergriff Kapitän Fitzroy eine Anzahl Eingeborener als Geiseln für den Verlust eines Bootes, welches gestohlen war. Darunter auch ein Kind, welches er für einen Perlmuttknopf gekauft hatte. Am 11. Mai 1830. Next day, we landed for dinner and rest near the Murray Narrow. And close to a wigwam whose inmates ran away but soon returned on seeing us seated quietly by the fire. We bought fish from them for beads and buttons, etc., and gave a knife for a very fine dog. Afterwards, we continued our route, but were stopped when by 3 canoes full of natives anxious for barter. We gave them a few beads and buttons for some fish, and without any previous intention, I told one of the boys in the canoe to come on our boat and gave the man who was with him a large, shiny, mother-of-pearl button. Jemmy Button. The boy got into the boat directly and sat down. Seeing him and his friend seem quite contented, I pulled forwards, and a light breeze springing up made sail. The canoe from which the boy came paddled towards the shore. The breeze freshening in our favor and a strong tide soon carried us through the narrow. Jemmy Button, as the boat's crew called him, on account of his price, seemed to be pleased at his change and fancied he was going to kill Guanaco, or Wanakai, as he called them, as they were to be found near that place. Er nahm Jemmy Button nach England mit dem Vorsatz, ihn erziehen und religiös unterrichten zu lassen, diese Eingeborenen wieder in ihrem eigenen Vaterlande anzusiedeln, war einer der hauptsächlichsten Beweggründe für Kapitän Fitzroy, unsere gegenwärtige Reise zu unternehmen. Hemute, I am, ich bin Urundeliku. Hemute Urundeliku. Vor 14 Jahren nackt geboren am südlichsten Ende der Welt, die ich nicht kenne. Hey Seninima Bav Aya Ohele. Ich kenne euch nicht. Getauscht von einem Kapitän Fitzroy in dem großen Anan. Anan, Schiff an einem 7. Mai. Eines Kalenders, den ich nicht kenne. Gegen einen Perlmuttknopf, der mir meinen Namen gab. Jemmy Button. Löhm. Die Sonne im Norden. Dort, wo Löhm im Süden steht, Jemmuk, fern. Erzogen und wiederkommend. Jeanette Deschin als Jemmy Button. Im fernen Land des Königs und der Königin. Die ich mit weißen Handschuhen bekleidet besuchte. Und nach Jahr und Tag wieder niedergefahren gen Feuerland mit Dr. Darwin, der in Ewigkeit mitten darin, Jeanettepen, umgeben von toten Käfern und Graswurzelarten, in seiner Kammer sitzt, Angst vor dem Wasser hat, von Übelkeit geplagt. Armer, armer Kerl. Poor, poor fellow. Dem ich Kajäbepennisse. So hört es auf. Die Abstammung des Menschen, Jemene, begreiflich mache. Dass der Mensch in seinem Ja-Körperbau deutlich Spuren einer Abstammung von einer niederen Form darbietet. Kembei, years später. Es waren zwei Männer, wovon einer dann in England an den Pocken starb, sowie ein Junge und ein kleines Mädchen mitgenommen worden, sodass wir nun drei von ihnen an Bord hatten. York Minister, Fuegia Basket und Jemmy Button, dessen Name seinen Kaufpreis beinhaltet. Poor, poor fellow. Obgleich alle drei nach der Zeit ziemlich gut Englisch konnten, so war es doch eigentümlich schwierig, viel Aufklärung von ihnen in Betreff der Lebensweise ihrer Landsleute zu erhalten. Dies war zum Teil eine Folge der offenbaren Schwierigkeit, die einfachste Alternative zu verstehen. Poor, poor fellow. Ein jeder, der gewohnt ist, mit kleinen Kindern zu verkehren, weiß, wie selten man eine Antwort selbst auf eine so einfache Frage von ihm bekommt, ob ein Gegenstand schwarz oder weiß ist. Die Idee von schwarz oder weiß scheint ihr Bewusstsein abwechselnd zu erfüllen. Dies war mit den Feuerländern der Fall. Jemmy Button war der Liebling von allen. Doch war er gleichfalls leidenschaftlich. Sein Gesichtsausdruck zeigte sofort seine zärtlichen Anlagen. Er war heiter und lachte oft und war merkwürdig mitfühlend mit jedem, der Schmerzen hatte. Wenn das Meer unruhig war, war ich oft etwas seekrank. Und er pflegte dann zu mir zu kommen und sagte mit klagender Stimme: Poor, poor fellow. Nach seinem an das Wasser gewöhnten Leben war die Idee, dass ein Mensch seekrank werden könne, geradezu lächerlich. Und er musste sich meist nach der Seite umdrehen und ein Lachen oder zumindest Lächeln verbergen, worauf er dann sein Poor, poor fellow wiederholte. Er hatte viel Patriotismus und liebte seinen eigenen Stamm und sein Vaterland, in welchem es, wie er mit Recht behauptete, plenty of trees gäbe. Dabei schimpfte er auf alle anderen Stämme. Er behauptete außerdem steif und fest, dass es in seinem Lande keine Teufel gäbe. Jemmy Button war klein, dick und fett, aber was sein Äußeres betraf, eitel. Er pflegte stets Handschuhe zu tragen. Sein Haar war nett geschnitten und er war unglücklich, wenn seine blank geputzten Schuhe beschmutzt wurden. Er liebte es, sich in einem Spiegel zu bewundern. Jemmy Button. Jemmy Button. Mir scheint es immer noch wunderbar, wenn ich an alle seine vielen guten Eigenschaften denke und mir doch sagen muss, dass er von derselben Rasse und ohne Zweifel auch von demselben Charakter war wie die miserablen, niedrigen Wilden, die wir zuerst hier trafen. Poor, poor fellow. Kapitän Fitzroy konnte nicht in Erfahrung bringen, ob die Feuerländer einen ausgeprägten Glauben an ein künftiges Leben haben. Ein Wort für Gott besitzen sie nicht. Jamie glaubte an Träume, nicht aber an den Teufel. Poor, poor fellow. Ich meine damit nicht, dass die Feuerländer sehr viel abergläubischer waren als manche unserer Seeleute. Glaubte doch ein alter Steuermannsmaat fest, die Abfolge schwerer Stürme, die wir vor Kap Horn hatten, rühre daher, dass wir Feuerländer an Bord hätten. Me no help it. Ich, hey, ich bin, Herr Mutte, ich bin gekommen, Herr Mötteschidehe, ich bin gekommen in dein Haus, Herr Mötteschidehe sin okutupai. Ich will, Herr Turumun, ich will wieder umkehren, Herr Mötta sköndehe taue, ich will wieder umkehren in mein Haus. Herr Mötes, Herr Hentöhe, hau, rökutupai. Ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Herr Mötes, Herr Kantöhe, hau, ökautupai, hintesüjeja, manegule, häschen. Nach der Rückkehr nach Feuerland brachen drei große Boote und die Schaluppe unter dem Kommando von Kapitän Fitzroy auf. Am Nachmittag fuhren wir in die östliche Mündung des Kanals ein und fanden kurz darauf eine nette kleine, von einigen darumliegenden Inselchen verborgene Bucht. Hier schlugen wir unsere Zelte auf und brannten unsere Feuer an. Nichts konnte gemütlicher aussehen als diese Szene. Am nächsten Tag glitten wir auf der glatten Fläche mit unserer kleinen Flotte weiter und kamen in einen bewohnten Bezirk. Wenige, wenn überhaupt einer, dieser Eingeborenen konnten jemals einen weißen Menschen gesehen haben. Einige der Männer liefen meilenweit dem Ufer entlang. Ich werde niemals vergessen, wie wüst und wild eine Gruppe uns erschien. Es erschienen plötzlich vier oder fünf Leute am Rand einer überhängenden Klippe. Sie waren absolut nackt und ihr langes Haar hing um ihr Gesicht herum. Sie hielten rohe Stöcke in ihren Händen und stießen das widerlichste Geschrei aus. Jamie war durch und durch beschämt von seinen Landsleuten und erklärte, sein eigener Stamm wäre hiervon ganz verschieden, worin er aber in unseliger Weise sich irrte. Am Abend versuchten wir vergebens, eine unbewohnte Bucht zu finden und waren endlich genötigt, nicht weit von einem Trupp Eingeborener zu bivakieren. Sie waren sehr harmlos, solange sie nur gering an Zahl waren. Nachdem sich aber am nächsten Morgen andere zu ihnen gesellt hatten, zeigten sich Symptome von Feindseligkeit und wir glaubten, dass es zu einem Scharmützel kommen würde. Ein Europäer ist im großen Nachteil, wenn er mit Wilden wie diesen zu tun hat, welche nicht die geringste Idee von der Kraft der Feuerwaffen haben. Auch ist es nicht leicht, sie unsere Überlegenheit zu lehren, ausgenommen durch einen tödlichen Schuss. Wenn aber ein Wilder ein von einer Kugel getroffenes Ziel sieht, so wird es eine ziemliche Zeit erfordern, ehe er imstande ist, nur irgendwie zu verstehen, wie dies bewirkt worden ist. Denn die Tatsache, dass ein Körper seiner Geschwindigkeit wegen unsichtbar ist, würde ihm vielleicht eine gänzlich unbegreifliche Idee sein. Obschon Jamie Button die Macht unserer Gesellschaft wohl kannte, hatte er doch anfangs nicht Lust, unter den feindlichen Stämmen zu landen. Er sagte uns oft, wie die wilden Önsmänner When the leaf red. Von der östlichen Küste des Feuerlandes die Berge überstiegen und die Eingeborenen des Landes angriffen. Es war merkwürdig, ihn zu beobachten, wenn er so sprach. Seine Augen glänzten und sein ganzes Gesicht einen neuen und wilden Ausdruck annahm. Zeitig am Morgen kam ein frischer Trupp an, welcher zu Jammys Stamm gehörte. Mehrere von ihnen waren so schnell gelaufen, dass ihre Nasen bluteten und ihr Mund schäumte infolge der Schnelligkeit, mit der sie sprachen. Und mit ihren nackten, über und über mit schwarz, weiß und rot beschmierten Körpern sahen sie aus wie Dämonen, die miteinander gekämpft haben. Jimmy war nun in einem wohlbekannten Bezirk und leitete die Boote nach einer netten, ruhigen Bucht, genannt Wulaya. Wir fanden hier eine Familie von Jammys Stamm. Am Abend sandten sie ein Kanu, um Jammys Mutter und Bruder zu benachrichtigen. Es war interessant, das Benehmen der Wilden gegenüber Jamie Button zu beobachten, als wir an Land gingen. Sie nahmen sofort den Unterschied zwischen ihm und uns wahr und erörterten das ausführlich. Aber Jamie verstand nur sehr wenig von ihrer Sprache und schämte sich überdies für seine Landsleute. Am nächsten Morgen fingen die Feuerländer an, herbeizuströmen. Auch kamen Jamies Mutter und Bruder. Kein Zeichen von Zuneigung machte sich bemerklich. Sie starrten einander eine kurze Zeit an. Wir hatten bereits bemerkt, dass Jamie beinahe seine Muttersprache vergessen hatte. Ich sollte meinen, es habe kaum ein anderes menschliches Wesen mit einem so kleinen Sprachvorrat gegeben als ihn. Denn auch sein Englisch war sehr unvollkommen. Es war zum Lachen, aber beinahe zum Erbarmen, ihn seinen wilden Bruder Englisch anreden und ihn dann Spanisch No sabe? Fragen zu hören, ob er ihn nicht verstände. Kapitän Fitzroy entschloss sich, die ganze Gesellschaft samt des Missionars Matthews an Land zu setzen. Während der nächsten Tage ging alles friedlich fort. 5 Tage wurden darauf verwandt, ihnen 3 Wigwams zu bauen, 2 Gärten zu graben und Samen zu säen. Die Frauen arbeiteten hart, während die Männer den ganzen Tag lang herumlungerten und uns beobachteten. Sie baten um alles, was sie sahen, und stahlen, was sie konnten. Am nächsten Tag der Missionar Matthews beschloss, bei den Feuerländern zu bleiben, welche an sich keine Unruhe zeigten. Und so verließen wir sie und ließen sie ihre erste schreckliche Nacht in der Heimat verbringen. Es begab sich. Nen, Nenauele. Er sah. Kötekide. Er sah 2 Schiffe. Kötekide, Enepei. Er schickte. Köteyaminude. Er schickte zu ihm Köteyaminude Kötupai. Er schickte zu ihm die Ältesten Köteyaminude Kötupai Uatehelehenteshi. Er schied von ihnen. Que misionete dute. Er sieht. Kütteki. Er sieht in eure Herzen. Kütteki senenin söskinupai. Er sprach. Geia gide. Er sprach zu sich selbst. Mem geme kuta nude. Er stand auf und ging. Geme nakate kude. Er stand auf und ging auf den Berg. Geme nakate kude tu lerupai. Er stand stille. Gömönide. Er verschwand. Gömelakude. Er war verloren worden. Gömemölakude. Er war verloren worden, er ist wieder gefunden worden. Gömemalakude, gömetekide chile. Er starb. Gepönude. Fünf Wochen später. Wir kamen noch einmal nach Wulaya zurück. Der zurückgebliebene Missionar Matthews gab uns eine schlechte Schilderung des Betragens der Feuerländer. Seit unserer Abreise hatte ein regelmäßiges System des Plünderns begonnen. Beständig kamen neue Trupps von Eingeborenen. Jamie hatte viele Sachen verloren. Beinahe alles, was nicht unter der Erde verborgen war. Jeder Artikel schien von den Eingeborenen zerrissen und geteilt worden zu sein. Matthews wurde Tag und Nacht von Eingeborenen umgeben, die ihn damit zu ermüden suchten, dass sie einen beständigen Lärm dicht an seinem Kopfe machten. Eines Tages kam eine ganze Partie mit Steinen und Stöcken bewaffnet und einige der jüngeren Leute und Jamies Bruder schrien beständig. Ein anderer Trupp machte ihm durch Zeichen bemerklich, dass sie ihn nackt auszuziehen und alle Haare von Gesicht und Körper auszureißen wünschten. Ich glaube, wir kamen gerade zu rechter Zeit, um das Leben des Missionars zu retten. Es war geradezu melancholisch, unsere drei Feuerländer bei ihren wilden Landsleuten zu lassen. Doch war es ein großer Trost, dass sie selbst keine persönliche Furcht hatten. Nur der arme Jamie sah etwas untröstlich aus und würde damals froh gewesen sein, mit uns zurückzukehren. Sein eigener Bruder hatte ihm viele Sachen gestohlen. Und als er bemerkte, What fashion call that? Resonierte er auf seine Landsleute. All bad men. No sabe. Das heißt wissen. Nothing. Und fügte hinzu, obwohl ich ihn niemals vorher hatte fluchen hören. Damned fools. Obschon unsere drei Feuerländer nur 3 Jahre lang unter zivilisierten Menschen gewesen waren, so bin ich doch sicher, sie würden gern ihre neue Lebensweise beibehalten haben. Dies war aber offenbar unmöglich. Ich fürchte, es ist sogar sehr zweifelhaft, ob ihr Besuch bei uns ihnen von irgendwelchem Nutzen gewesen ist. Theorie der Schifffahrt nach Konrad Beyer und Edgar Allan. Charles Robert Darwin hat eine Reise um die Welt angestellt. Und zwar zu Schiffe, bevor er für den Rest seines Lebens nach England zurückkehrte. Nirgends fand er ein Ende oder eine Kante, nur Theorien. Des Nachts sahen die Seefahrer Flämmchen wie Sterne auf der Meeresfläche. Oft folgte dem Schiffe ein feuriger Schweif und bezeichnete den Weg hin und zurück, welchen das Schiff zurückgelegt hatte. Oft auch schien das ganze Meer im Feuer zu stehen, soweit das Auge reicht, und das Schiff ging durch ein Feuermeer. Entsteht hierdurch Tag und Nacht oder die Arten? Also, die Erde ist ein Körper und schwebt im Raum. Dabei dreht sich dieser Körper um sich selbst. Dazu braucht er circa 24 Stunden. Tag und Nacht stand oder lag Charles Robert Darwin in und auf einem Schiff in seiner Achterkammer zwischen Gräsern und toten Käfern. Kein Wind spielt mit den schweren Wellen und kein Kahn durchschneidet sie. Auch muss man nicht glauben, die Erde könne unten und an den Seiten nicht bewohnt werden. Aus einem hellen Schein am Pol schießen Strahlen von vielen Farben hervor, verbreiten sich wie geschwungene Fahnen am Himmelsgewölbe. Und zuletzt scheint wohl das ganze Firmament, soweit das Auge reicht, in Feuer. Viele gigantische und fahlig weiße Vögel kamen jetzt unaufhörlich von jenseits des Schleiers geflogen und ihr Schrei war das ewig Tickili-li, mit dem sie wieder aus unserem Gesichtsfeld verschwanden. Noch 370 Tage später, in Klammern 1834, ankerten wir wieder in der Bucht bei Wulaya, sahen aber nicht eine Seele dort. Später hörten wir, dass die gefürchteten Önsmänner herabgekommen waren. Bald sahen wir ein kleines Kanu mit einer kleinen Flagge sich uns nähern. In the other canoe was a face I knew, yet could not name. It must be someone I have seen before, said I, when his sharp eye detected me as Captain Fitzroy, and a sudden movement of his hand to his head, as a sailor touches his hat, at once told me it was indeed Jemmy Button. But how altered! I could hardly restrain my feelings, and I was not by any means the only one so touched by his squalid, miserable appearance. Like his companions, except for a bit of skin around his loins, his hair was long and matted, just like theirs. He was wretchedly thin, and his eyes were affected by smoke. Dieser Mann war der arme Jemmy, jetzt ein magerer, elender Wilder, mit langem, unordentlichem Haar und nackt mit Ausnahme eines Stückchens Decke, das er um seine Lenden gebunden hatte. Wir erkannten ihn nicht wieder, bis er dicht bei uns war, denn er schämte sich über sich selbst und drehte dem Schiff den Rücken zu. Wir hatten ihn fett, rund und rein und gut bekleidet verlassen. Ich habe niemals einen so vollständigen und traurigen Wechsel gesehen. Sobald er indes bekleidet und die erste Aufregung vorüber war, nahmen die Dinge ein ganz gutes Ansehen an. Er aß mit Kapitän Fitzroy zu Mittag. And in half an hour he was sitting with me at dinner in my cabin, using his knife and fork properly. And in every way bathing as correctly as if he had never left us. Jemmy recollected everyone well and was very glad to see them all. I thought he was ill, but he surprised me by saying that he was... Hearty, sir. Never better. That he had not been ill, even for a day, and was happy and contented and had no wish whatever to change his way of life. He said that he got... Plenty fruits. Plenty birdies. 10 guanaco in snow time. And too much fish. Er erzählte uns, er hätte genug zu essen. Frühere nicht. Seine Verwandten seien sehr gute Leute und er wünschte nicht, nach England zurückzugehen. Am Abend erkannten wir die Ursache dieser großen Änderung in Jemmys Gefühlen bei der Ankunft seiner jungen, nett aussehenden Frau. Er verließ uns, um am Lande zu schlafen. Am Morgen kehrte er zurück und blieb an Bord, bis das Schiff abging, was sein Weib sehr erschreckte, die beständig heftig weinte, bis er in sein Kanu kam. Jedermann an Bord war von Herzen traurig, ihm für das letzte Mal Lebewohl zu sagen. Ist ein Wort aus der Sprache der Yagan, welches nicht in dem hier verwendeten Glossar der feuerländischen Sprache von Julius Platzmann verzeichnet ist. Es ist hingegen im Guinness-Buch der Rekorde als das prägnanteste Wort der Welt gelistet. Es gilt als schwierig zu übersetzen und dürfte in etwa bedeuten: Das Austauschen eines Blickes zwischen zwei Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner bereit ist zu tun. Das Austauschen eines Blickes zwischen zwei Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner bereit ist zu tun. Vierteljahrhundert später, am 6. November, werden 8 Angehörige der ersten anglikanischen Kirche von einer Gruppe von Feuerländern während des morgendlichen Gottesdienstes in Wulaya erschlagen. Die Namen der Toten werden verlesen. John Johnstone, Zimmermann. Hugh McDowell, Matrose. John Johnston, Matrose. John Brown, Matrose. John Fell, Ma. August Peterson, Leichtmatrose. Robert Fell, Kapitän. Garland Phillips, Katechet. 8 Männer niedergemetzelt in Wulaya Cove, Feuerland. Der Schiffskoch Alfred Coles überlebte. Der Mann, der verantwortlich war, sagte er, sei der Mann, der nach dem Blutbad im Bett des Kapitäns geschlafen habe. Dieser Mann war der Feuerländer Jemmy Button. Jemmy beschuldigt den verfeindeten Stamm der Önsmen. Phonogrammarchiv Kollektion Martin Gusinde, Feuerlandwalze 4. Vokabular der Selknam, auch Önsmen genannt, vorgetragen von einem Mann. Öns countrymen killed Captain Fell. All same as Patagonians. Bow and arrow, man. Every tribe speaks differently. They no speak. They no speak. York men, eat men. Scratch country. My country, in small channel. Others from big waters. My country at Wulaya. Theirs near Patagonia. Yun's country boys say, we no kill you, you go away, we kill them. Captain Fell was killed with stones by Yun's country. I see Captain Fell killed. Carpenter killed. Another man saw one killed. I no see Mr. Phillips killed. I no see no one live. I think one got away. In the field, run away. I bury Captain Fell and the carpenter and two other speeds. I no sleep in schooner, run about on mainland. No more sleep, run about. I have been all around island. No see white man. Jemmy wurde für unschuldig erklärt. Zur Zeit des Massakers erscheint am anderen Ende der Welt die Abstammung der Arten. Erscheint am anderen Ende der Welt die Abstammung der Arten. Das Volk der Yagan wird von Epidemien ausgerottet. Heku nen Amushu Uen. Und es begab sich, dass der Arme starb. Er starb Gepe Nude. Eporeni Kunde. Und an den Sternen. Die Toten von Feuerland. Ein Hörspiel mit Handlung. Von Ulrike Hage und Andreas Ammer. Es sprachen Nora Gomringer, Birte Schnöink, Paul Hanford, Lars Rudolph und Peter Thiessen. Prolog Wolfgang Berger. Geräusche Max Bauer. Manuskript, Komposition und Regie Ulrike Hage und Andreas Ammer. Ton und Technik Gerd-Ulrich Poggensee, Sebastian Ohm und Philipp Fiedler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2018.